In dieser Welt gibt's oftmals trübe Stunden, wenn alles wankt, kein Hoffnungsstern zu sehen. Doch ich hab einen Seelentrost gefunden, weil ich nun weiß, der Herr wird mit mir gehen. Herr, bleib bei mir, wenn hell die Sonne scheint. Herr, bleib bei mir, wenn Sturmeswinde wehen. Herr, bleib bei mir, denn ohne deine starke Hand will ich nicht durch die Tage gehen. Herr, bleib bei mir, wenn alle mich verlassen, wenn's dunkel wird und mich der Feind bedroht. Wenn ich nur deine starke Hand erfasse, geh ich getrost, du hilfst aus aller Not. Herr, bleib bei mir, wenn hell die Sonne scheint. Herr, bleib bei mir, wenn Sturmeswinde wehen. Herr, bleib bei mir, denn ohne deine starke Hand will ich nicht durch die Tage gehen. Im Leben hier will ich auf dich nur schauen. Du führst mich gut, wie steil der Pfad auch ist. Herr, bleib bei mir, auf dich will ich vertrauen. Ich fürchte nichts, wenn du mir bei mir bist. Herr, bleib bei mir, wenn hell die Sonne scheint. Herr, bleib bei mir, wenn Sturmeswinde wehen. Herr, bleib bei mir, denn ohne deine starke Hand will ich nicht durch die Tage gehen.